15. Buch, 3. Kapitel von Geschichte des Agathon, Teil 3. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon, Teil 3. Von Christoph Martin Wieland. 15. Buch, 3. Kapitel. Danae zu Smyrna. Beschluss ihrer Geschichte mit dem schönen Siege, den sie über Agathon erhält. Die List, die ich nicht weniger aus eigner Neigung als um den geliebten Schatten eines unglücklichen Prinzen zu befriedigen, dem Artaxerxes spielte, gelang vollkommen. Die schöne Milto, meine Vertraute, ging an meiner Statt in die Hände des Siegers über, flößte diesem Monarchen die heftigste Leidenschaft ein und spielte unter dem Namen Aspasia viele Jahre lang zu Babylon und Ekbatana eine Rolle, welche Stoff genug für eine milesische Fabel von 20 oder 30 Büchern geben könnte. Die wahre Danae hingegen, welche von den Herrlichkeiten des Seraels zu Babylon einen zu richtigen Begriff hatte, um ihre Freiheit dagegen zu vertauschen, entkam mit eben dem sonderbaren Glücke, welches alle Perioden ihres Lebens bezeichnet, erwählte Smyrna den reizendsten Ort der Welt für eine Person, die noch nicht daran denken konnte, den Vergnügungen des Lebens zu entsagen, zu ihrem beständigen Aufenthalt und fand sich durch die Vorsorge des Prinzen Cyrus in den Stand gesetzt, unter ihrem eigenen Namen auf demjenigen Fuß daselbst zu leben, von welchem Agathon ein Augenzeuge gewesen ist. Der Name Danae, unter welchem sie sich ankündigte und der zu Smyrna nicht unbekannt war, überhob sie der Mühe, den Neugierigen von ihrer Person nähere Rechenschaft zu geben. Und ihre Lebensart besänftigte nach und nach das Vorurteil, dass dieser Name gegen sie erwecken konnte. So leicht die Fesseln gewesen waren, welche sie während ihrer Verbindung mit dem Prinzen Cyrus getragen hatte, so waren es doch Fesseln gewesen, deren Erinnerung ihr die wiedererlangte Freiheit unschätzbar machte. Diese Freiheit, von niemand als ihrem eigenen Herzen Gesetze anzunehmen, war in ihren Augen ein so großes Gut, dass kein Glück in der Welt sie hätte in Versuchung setzen können, es dagegen zu vertauschen. Nur die öffentliche Hochachtung wollte sie dieser Freiheit nicht aufopfern. Und so schwer es vielleicht an jedem andern Orte der Welt gewesen sein möchte, beide miteinander zu verbinden, so wohl gelang es ihr zu Smyrna, wo der sanfteste Himmel den Geist der Gefälligkeit und der Freude über ein glückliches Volk ausgießt, welchem das Geheimnis eigen ist, die Emsigkeit mit den vergnügungen und persönliche freiheit mit politischer ordnung zu vereinbaren ohne zu irgend einer besondern klasse zu gehören genoß danae des vergnügens für die einzige in ihrer art erkannt zu werden und es sei nun mit recht oder unrecht ihre eitelkeit fand sich durch diesen gedanken geschmeichelt wenn sie aspasien für deren tochter man sie zu smyrna hielt zu ihrem muster nahm so geschah es auf eine art die ihr den ruhm erwarb selbst unnachahmlich zu sein so wie die vorzüglichsten schüler des Sokrates ihren Meister von so verschiedenen Seiten nachbildeten, daß jeder selbst ein Urbild wurde. Eine ihrer ersten Verrichtungen, nachdem sie sich in Smyrna festgesetzt hatte, war, den Grazien einen Tempel zu bauen. Du kennst ihn, Agathon. Hier bemühte sich die schöne Danae vergebens einen Seufzer zu unterdrücken, von dem sich ihr Herz bei diesen letzten Worten erleichterte. Agathon sah ihn, wie er sich allmählich aus ihrem schönen Busen emporarbeitete und seufzte mit. O, was für Erinnerungen! Rief er, indem er mit einem Blick, in welchem alle diese Erinnerungen gemalt waren, ihre Hand ergriff. Danae, welche keinen Erinnerungen Platz lassen wollte, die ihren Entschluss hätten erschüttern können, war grausam genug, keine Antwort auf diese Ausrufung zu geben, und nach einer Pause fuhr sie also fort. Aber lass uns der Wahrheit dies Opfer bringen, die Grazien, zu deren Priesterin sie sich weihte, waren nicht die Grazien des Pindarus, nicht die Gespielen und Begleiterinnen der himmlischen Venus, nicht die keuschen Göttinnen, denen deine Psyche als Jungfrau, als Freundin, als Gattin und als Mutter diente. Danae errötet weniger über das, was sie war, als über den Gedanken, sich selbst oder ihrem Freunde verbergen zu wollen, wie weit sie, selbst in dem höchsten Triumphe der Liebenswürdigkeit, die man ihr damals zuschrieb, unter einer Psyche war. Die Tänzerin der Leda beleidigt die Gottheit der Grazien eben dadurch, dass sie ihren keuschen Schleier um einen solchen Charakter werfen will. So empfinde ich's itzt, und ich kann mir so gute Ursachen geben, diese Empfindung zu rechtfertigen, dass ich nicht besorgen darf, von ihr betrogen zu werden. Aber damals machte mich eine angenehme Täuschung der Einbildung und des Herzens anders denken. Drei oder vier Olympiaden, mein lieber Freund, können den Gesichtspunkt, woraus wir die Sachen ansehen, sehr verrücken. Wie natürlich ist es, wenn Jugend und blühende Gesundheit den geist der freude über uns und alles um uns her ausgießt daß wir dann alles in einem zu milden lichte betrachten daß alsdann die grenzen des wahren und falschen des guten und bösen oft in unsern begriffen schwimmen und in einander fließen und daß wir uns noch viel darauf zu gute tun wenn wir das geheimnis gefunden zu haben glauben die weisheit mit den grazien und die grazien mit der wollust in eine schöne schwesterliche gruppe zusammen zu schlingen. Zu allem diesem kam noch die begeisternde liebe der musenkünste, das vergnügen, das mit der besiegung großer schwierigkeiten verbunden ist, und der zauberische reiz, womit ein vielleicht bloß eingebildetes ideal der vollkommenheit unsre ganze seele anzieht. Vergib mir, Agathon, wenn ich selbst itzt, da ich das unwesentliche dieser angenehmen verblendungen einzusehen glaube, noch schwach genug bin, mich's nicht gereuen zu lassen, daß ich Danae war. Agathon fand nur zu viel Ursache in seinem Herzen, ihr diese Schwachheit zu vergeben. Götter, rief er, dich's gereuen zu lassen, das liebenswürdigste unter allen Geschöpfen gewesen zu sein. Brauchte es mehr als nur eine Danae an jedem Orte, wo Menschen wohnen, um die Erde in ein Elysium zu verwandeln? Bester Agathon, erwiderte sie, in diesem Augenblicke betrügt dich doch wohl deine Phantasie sichtbarlich. Archytas, der mildeste Weise, den ich jemals gesehen habe, würde finden, daß es an einer Danae schon zu viel sei, und du willst ihrer unzählige? Aber wie, wenn du dich besinnest, daß die Freiheit, in welcher Danae lebte, eine Ausnahme von einem Grundgesetze der Gesellschaft macht, welche sie zu machen nicht berechtigt war, wiewohl die Sitten der Griechen solche Ausnahmen dulden. Ich wollte dir einen ganz andern Wunsch anraten, wenn jemals die Erfüllung eines Wunsches in deine Gewalt gestellt würde. Nur eine einzige Familie wie diese, worin du itzt lebst, nur einen Archytas, eine Psyche, einen Kritolaus, und, lass mich hinzusetzen, einen Agathon, der, von den Irrungen der Phantasie und der Empfindung zurückgekommen, weise genug geworden ist, um sich dem höchsten Schönen, der Tugend, ganz zu ergeben. Nur eine solche Familie an jedem Orte, wo Menschen wohnen, so können wir die Lykurge und Solonen ihres Amts entlassen. Plato selbst würde keine gesetze erfinden können, welche mehr gutes wirkten als ein solches beispiel der tugend und der glückseligkeit. Und warum, Danae, kannst du ungerecht genug gegen dich selbst sein, dich von dieser Familie auszuschließen, sagte Agathon lebhaft. Durch deinen Beitritt würde sie vollkommen werden. Und ist nicht Danae, die in bittender Stellung die Bildsäule der Tugend umfasst, der herrlichste Triumph der Tugend? Die Freundschaft macht dich vergessen, erwiderte sie, dass eine Person, die der Tugend so viel abzubitten hat als Danae, sich niemals selbst würdig fühlen kann, der Familie eines Archytas einverleibt zu werden. Und kannst du ihr verdenken, wenn sie zu stolz ist, als dass sie den Gedanken alle Augenblicke vor Personen, welche nichts abzubitten haben, erröten zu müssen, erträglich finden sollte? Glaube übrigens nicht, dass sie zu strenge gegen sich selbst sei. Sie ist nur zu sehr geneigt, den Entschuldigungen der Eigenliebe, mehr als sie vielleicht sollte, Gehör zu geben. In der Tat sah sie damals, als sie kein größeres Vergnügen kannte, als über die Herzen zu herrschen und, wie Homers Jupiter aus seinen beiden Urnen Glück und Unglück nach Gefallen auszuteilen. Freilich sah sie damals die Gegenstände ihrer itzigen Verachtung mit ganz andern Augen an. Sie gefiel sich selbst in ihren angenehmen Irrtümern. Ihr Witz webte sie in ein System, welches ihren Empfindungen zu sehr schmeichelte, um nicht für wahr gehalten zu werden. Zwar konnte sie sich selbst nicht verbergen, dass die Regel, von welcher sie die Ausnahme machte, ordentlicherweise keine Ausnahmen leide. Aber sie glaubte sich gerade in dem einzigen außerordentlichen Falle zu sehen, wo eine Ausnahme stattfinden könne. Das Bewusstsein der Tugenden, welche sie hatte, weil sie ihr nichts kosteten, der guten Handlungen, die sie eben darum desto leichter, desto häufiger tat, weil sie keinen andern als den gefährlichen Beweggrund des Vergnügens, sie zu tun, kannte. Dieses Bewusstsein beruhigte sie über die einzige Tugend, die ihr mangelte. Ja, ihr Selbstbetrug ging so weit, dass sie sich nicht einmal diesen Mangel eingestand. Gemeine Formen sind keine Regeln für große Seelen, sagte sie zu sich selbst. Ist wohl unter allen diesen ehrbaren Geschöpfen, welche mich verdammen, eine einzige, welche nicht Danae wäre, wenn sie es sein könnte? Sie machen ihr ein Verbrechen daraus, von einem Hofe von Liebhabern umgeben zu sein. Aber sie vergessen, dass diese Liebhaber die vortrefflichsten Männer von Ionien sind oder, wenn sie es noch nicht waren, es in Danaens umgang werden. Wo ist der wilde jüngling, den sie nicht gesittet gemacht? Wo ist der verdienstlose, den sie nicht zu edeln unternehmungen begeistert hätte? Wie viele väter haben ihr die tugend ihrer söhne, wie viele frauen das gute betragen ihrer männer zu danken? Wie manchen guten Bürger, wie manchen großen Mann hat sie seinem Vaterlande gegeben. Nur die besten, nur die verdienstvollesten und vollkommensten konnten sich Hoffnung machen, jemals ihr Herz zu rühren. Und wie viele Verwandlungen, wie manches sittliche Wunder wirkte diese Hoffnung nicht. Wo ist in ganz Smyrna, in ganz Athen, die untadelhafte Matrone, die keusche Priesterin der Diana oder Minerva, die sich rühmen könnte, der Tugend so gute Dienste geleistet zu haben? Ich wollte nicht dafür stehen, mein lieber Agathon, daß alles dies sich immer im strengsten Verstande und ohne alle Ausnahmen so befunden hätte. Aber es war doch immer Wahrheit genug darin, um den Schlüssen, die sie daraus zog, Scheinbarkeit zu geben. Überdies hatte sie an dem Sophisten Hippias einen Freund. »O, nenne mir diesen Namen nicht«, rief Agathon mit Ungeduld. »Gleichwohl«, versetzte sie mit ebenso viel anscheinendem Kaltsinn, »war diese Danae, mit welcher du so große Absichten hast, schwach genug, diesen Hippias in den Fall zu setzen, dass er sich eines Sieges über ihr Herz rühmen konnte, den er nie erhalten hatte? Der Unverschämte«, rief Agathon und hielt plötzlich inne, indem er Danaen mit Augen ansah, welche sie zu bitten schienen, daß sie ihm nicht den Schatten eines Argwohns über diesen Punkt übrig lassen möchte. »Ich verstehe dich«, sagte Danae mit lächelnden Augen, aber mit einem Erröten, welches von schlimmer Vorbedeutung war. Hippias hatte kein Recht, sich eines Sieges über mein Herz zu rühmen, es ist wahr. Aber wie, Danae, ist's möglich?«, rief Agathon. »O, mein bester Agathon«, versetzte sie, »du hast die Menschen, du hast dich selbst kennengelernt, und du weißt nicht, was möglich ist. Was können die Umstände, was kann der Augenblick nicht möglich machen? Und was könnt ich dir nicht vergeben, Danae?«, seufzte Agathon. »Zu viel Nachsicht könnte mir ebensowohl schädlich sein als andern«, antwortete Danae in einem scherzenden Tone, der nicht zu dem seinigen stimmte. »Und dennoch muß ich dir sagen, Agathon, daß Hippias vielleicht nicht das Schlimmste ist, was du mir zu vergeben hättest.« »Nicht das Schlimmste?« »Ich will sagen, nicht das, was deiner Freundin am wenigsten Ehre macht. Hippias war ein mann von talenten und ausgebreitetem ruhme, dem seine grundsätze ausgenommen alles übrige das wort redete, der die gabe hatte, selbst diesen grundsätzen den lebhaftesten anstrich von wahrheit zu geben, und der überdies schon lange im besitz war, selten abgewiesen zu werden. Ein solcher mann konnte nach einem umgang von etlichen jahren gar wohl schlau oder glücklich genug sein, den augenblick zu finden, der vielleicht in dem ganzen lauf ihres beiderseitigen lebens der einzige war, wo er durch überraschung erhalten konnte, was er von ihrem herzen nie erhalten hätte. Er hatte unrecht, sich ein verdienst aus einem werke des zufalls machen zu wollen. Aber Danae würde vielleicht nicht weiser sein als er, wenn sie sich darüber mehr Vorwürfe machen wollte, als über Schwachheiten, an denen die Überlegung mehr Anteil hatte. Du hast beschlossen, mich zum Äußersten zu treiben, Danae. Nein, guter Agathon, bloß dich auf ewig einem Entwurf entsagen zu machen, der, wie du siehest, auf falsche Voraussetzungen gegründet war. Glaube nicht, dass es mir keine Überwindung gekostet habe, so aufrichtig zu sein. Aber konnt ich weniger tun, da es darauf ankam, die verwundete Einbildung eines Freundes von deinem Werte wieder herzustellen? Wenn diese Danae, von der du so günstig dachtest und die, um nicht ganz ungerecht zu sein, in der Tat in manchem Stücke deine Meinung rechtfertiget, wenn diese Danae von dem Augenblick an, da sie durch den Tod des Cyrus wieder frei wurde, glücklich genug gewesen wäre, in die Bekanntschaft einer Familie zu kommen, wie die des Archytas ist, wenn sie damals schon gedacht und gelebt hätte, wie sie jetzt tut, dann hätte sie vielleicht, ohne zu viel zu wagen, der Stimme deines Herzens und ihres eigenen Gehör geben mögen. Aber die Götter selbst haben keine Gewalt über das, was geschehen ist. Lass es genug sein, bester Agathon. Fordere keine umständlicheren Bekenntnisse. Unterwirf dich mit mir einem gemeinschaftlichen Schicksal. Und wenn du jemals bei der Erinnerung an unsere Liebe erröten solltest, so erinnere dich auch, dass diese Liebe Danaens Wiederkehr zur Tugend veranlasste. Ohne dich würde sie noch immer Danae sein. Aber was helfe ihr das Glück, dich gekannt zu haben, wenn du nicht großmütig genug wärest, deine Wohltat zu vollenden? Von diesem Augenblick an werde ein Name nicht mehr zwischen uns genannt, der uns beide demütiget. Lass deine Freundin unter dem Namen Charikleia, unter dem sie hier allein bekannt ist, sich des Glückes würdig machen, die schülerin eines archytas und die gespielin einer psyche zu sein und wenn du sie liebest so freue dich mit ihr daß sie dieses glück in einem alter gefunden hat wo die opfer die sie der tugend bringt noch verdienstlich sind der ton womit sie diese letzten worte sagte rührte das edle herz unsers helden er glaubte die stimme einer gottheit zu hören und fühlte in demselben augenblicke daß die bessere seele die oberhand in ihm gewann er warf sich zu ihren füßen ergriff ihre hand drückte sie an sein herz die liebe von welcher seine seele in diesem augenblick brannte war heiliges feuer ja rief er bei dieser hand schwör ich es chariclea der tugend der du dich geweiht hast und die in diesem entscheidenden augenblicke aus deinem munde zu mir spricht ewig getreu zu bleiben für sie allein sind unsere herzen gemacht wir verirrten uns von ihr aber nur um weiser zu werden nur um mit desto mehr Überzeugung zu ihr zurückzukehren und desto standhafter bei ihr auszuhalten. Ja, Chariclea, ich fühl es, dass ich, indem ich hier im Angesichte des Himmels dieser geliebten Hand entsage, glücklicher bin, durch das, was ich dir und der Tugend aufopfre, als ich durch die Befriedigung aller eigennützigen Wünsche werden könnte. Niemals, niemals werd ich aufhören, dich zu lieben, beste Chariclea, aber zu lieben, wie ich die Tugend liebe, mit einer Liebe, die deiner würdig, selbst die schönste der Tugenden ist. Danae, oder, um sie nicht durch einen Namen zu beleidigen, dem sie nun auf ewig entsagt hat, Chariclea, so angenehm ihrem mitempfindenden Herzen das schöne Feuer war, welches sie in dem Busen ihres Freundes angezündet hatte, fand doch nicht für gut, es in diesem Augenblicke zu unterhalten. Sie kannte die Gefahren solcher Aufwallungen, und ohne in die Aufrichtigkeit seiner Empfindungen den mindesten Zweifel zu setzen, wußte sie doch mehr als zu wohl, daß die Zeit noch nicht gekommen war, wo sie sich schmeicheln konnte, von einem Liebhaber für eine bloße Seele angesehen zu werden. Sie hatte nun ihren Zweck erreicht, und die Zufriedenheit, die aus ihren schönen Augen leuchtete, bewies, daß wir nicht zu günstig von ihr urteilten, da wir versicherten, daß ihr Betragen gegen unsern Helden wirklich ohne alle eigennützigen Absichten gewesen sei. Ende von drittes Kapitel und Ende von 15. Buch.